viel Geld für 2 Wochen? Das ist doch merkwürdig. Sie lassen sich es eben etwas kosten, um so kurzfristig eine qualifizierte Kraft wie mich zu bekommen. Ich weiß nicht. Sie müssen natürlich überall einen dunklen Grund vermuten. Die Anzeige war aber seriös. Man sucht eine Frau aus gutem Hause mit Erfahrung in Krankenpflege. Zur Begleitung einer Dame von zarter Gesundheit. Auf einer Reise von Edinburgh nach London und zurück. Aber warum annonciert man in einer Londoner Zeitung? Gibt es in Schottland keine qualifizierten Krankenschwestern? Offensichtlich nicht. Außerdem bevorzugt die Familie ehemalige Mitstreiterinnen von Florence Nightingale. Das heißt alleinstehende und nicht mehr ganz junge Frauen. Der Brief, den ich von Mrs. McIver auf meine Bewerbung erhielt, war kultiviert. Geradezu charmant. Sagen Sie ab. Wieso? Brauchen Sie meine Hilfe für einen Ihrer Fälle? Meine Fälle, Miss Letterly, hoffe ich in der Regel alleine zu lösen. Aber ich habe einfach so ein Gefühl. Gefühl? Seit wann hören Sie denn darauf? Ich reise heute Nacht ab. Man hat mir die Fahrkarte schon zugeschickt. Natürlich. Wenn man Ihnen eine Fahrkarte zur Hölle zuschickte, würden Sie auch abreisen. Nur weil ich Sie davor warne. Dunkler Grund. Kriminalhörspiel von Marina Dietz. Nach dem Roman von Anne Perry. Erster Teil. London, 24. September 1858. Aufzeichnungen von William Monk, Privatdetektiv. Zum Fall Hester Letterly. Miss Letterly bestieg am 20. dieses Monats, 8 Uhr abends, den Zug nach Edinburgh, der am anderen Morgen gegen 9 Uhr sein Ziel erreichen sollte. Hatte ich irgendeine Vorahnung? Nein. Nur ärgerliche Gedanken an William Monk. Alleinstehende Frau, nicht mehr ganz jung. In dem vollbesetzten 2. Klasse-Abteil war an Schlafen nicht zu denken. Trotz der körperlichen Nähe von so vielen Menschen auf engstem Raum wurde mir immer kälter. Als der Morgen dämmerte, konnte ich mich kaum rühren. Mein Gott, ist das etwa Edinburgh? Diese Ansammlung von hässlichen dunklen Häusern, die wie Schwalbennester am Fels kleben. Das ist die Altstadt, Madam. Die besseren Leute wohnen natürlich auf der anderen Seite, in der Neustadt. Und manche sagen, da ist es schöner als in London. Vielleicht hätte ich den freundlichen Kutscher, der mich vom Bahnhof abholte, über die Familie befragen sollen. Oder die Bediensteten in der Küche. Doch übermüdet wie ich war, zog ich mich gerne in mein Zimmer zurück, bis man mich rufen ließ. Auf dem Weg zu meiner Patientin, der verwitweten Mrs. Mary Farrelline, lernte ich das erste Familienmitglied kennen, indem ich buchstäblich darüber stolperte. Oh Gott, geht es Ihnen nicht gut, Sir? Wie kommen Sie darauf, junge Frau? Weil Sie hier auf der Treppe sitzen. Ach was, mir geht es blendend. Ich sitze gern auf Treppen. Das Bild, wie finden Sie es? Welches Bild? Direkt hinter Ihnen. Ach, das Porträt dieses Gentleman. Es ist mir bereits heute Morgen aufgefallen. Eine ausgezeichnete Arbeit. Keine Artigkeiten über den Maler. Sagen Sie mir, was Sie von dem Kerl da halten. Vielleicht sagen Sie mir zuerst, wie Sie zu dem Kerl da stehen. Er ist mein älterer Bruder und seit Jahren tot. Also, ungeniert und frei heraus. Auf den ersten Blick ein ausgesprochen gut aussehender Herr. Langes, schmales Gesicht, große blaue Augen, dichtes blondes Haar. Den Ausdruck der Augen könnte man allerdings als kalt empfinden. Den Mund vielleicht etwas schlaff. Als fehle es dem Porträtierten an Entschlusskraft. An Eitelkeit scheint es ihm weniger gefehlt zu haben, der Pose nachzuurteilen. Sie haben ein scharfes Auge, junge Frau. Sie mögen ihn auch nicht, den lieben Hamish. Wie käme ich dazu? Ich habe Ihren Bruder nicht gekannt. Ich beschreibe nur, was der Maler zum Ausdruck bringen wollte. Ja, dieser Maler war ein Künstler. Mein Bruder dachte zwar, er selbst wäre auch einer, aber er war bloß ein schlechter Kopist. Sehen Sie, die da, da und da, drittklassige Bilder, feinstens ausgepinselt. Sir, ich glaube, ich sollte helfen jetzt... Sie mir auf, kommen Sie, helfen Sie mir. Und Sie, meine Nichte, seine Tochter, hat dieses Talent geerbt. Ein Haus voller perfekter, kalter Kopien, Blumenstücke, Pferdeärsche, oh, pardon. Schon gut, Sir. Jetzt sagen Sie selbst, das ist doch ein Grund, sich schon am Vormittag einzugenehmigen. Hm? Es klingt jedenfalls origineller als manch andere Gründe von Säufern. Oh, pardon. Ach, schon gut. Ich weiß, Sie sind die Krankenschwester, die Mary begleiten soll. Ja, ich bin Hester Letterly. Hester, hören Sie. Passen Sie gut auf mein altes Mädchen auf, ja? Onkel Hector! Hennifs Tochter, hey. Onkel Hector, ja. Bitte komm jetzt, es ist Zeit für deinen Mittagsschlaf. Entschuldigen Sie, Miss Latterly. Die Ähnlichkeit mit ihrem verstorbenen Vater Hamish Farallon ist unübersehbar bei Ona, verwitwete MacIver. Einen Zug von Unentschlossenheit um den Mund sucht man bei ihr allerdings vergebens. Hier entlang. Eine Warnung vorneweg, Miss Latterly. Meine Mutter erscheint vollkommen gesund, aber das ist eine Täuschung. Sie ermüdet viel schneller, als sie zugeben mag. Ich verstehe. Mutter, das ist Miss Latterly. Guten Tag. Guten Tag. Setzen Sie sich doch. Danke. Sie sollen mich also nach London begleiten und dafür sorgen, dass ich mich so benehme, wie meine Familie es wünscht. Mutter, wir sind nur um dein Wohlergehen besorgt. Leider scheinen nicht wenige Menschen zu glauben, dass zusammen mit den Körperkräften auch der Verstand schwindet. Ich bin sicher, dass Sie mich eigentlich nicht benötigen. Ich hoffe aber, ich kann Ihnen die Reise wenigstens so angenehm wie möglich machen. Als Mädchen für alles sozusagen. Dafür dürfte ich wohl kaum eine von Florence Nightingales Damen brauchen. Sie sind also als Schwester mit den Soldaten hinausgezogen? Ja. Warum? Mutter. Miss Latterly könnte sehr persönliche Gründe haben. Nein, keine Liebesaffäre, keine romantische Verwicklung. Ich wollte einfach etwas Nützlicheres tun, als zu Hause herumzusitzen und zu nähen oder Klavier zu spielen. Gut. Ona, meine Liebe, es war sehr aufmerksam von dir, mir eine Reisegefährtin zu suchen, die den Mut hat, das zu tun, was sie für richtig hält. Ich bin sicher, es wird eine unterhaltsame Fahrt nach London. Als nächstes übergab mir Nora, die Kammerzofe, die Arzneischatulle. Aha, alle Fiolen sauber in einer Reihe. Eine für morgens, eine für abends. Sie sind abgezählt. Und die Dosis? Ist bereits richtig gemischt. Sie müssen nur den Inhalt in das Glas schütten und darauf achten, dass Mrs. Farallon es trinkt. Und noch wichtiger, dass sie das Zeug nicht aus Versehen zweimal einnimmt. Oh, ich werde aufpassen. Gibt es eigentlich einen besonderen Grund für die Reise? Griselda, das ist die jüngste Tochter, hat nach London geheiratet und bekommt in den nächsten Wochen ihr erstes Kind. Und wenn seine Londoner Verwandtschaft so ist wie dieser hochnäsige Mr. Murdoch, dann verstehe ich, dass sie da gerne ein vertrautes Gesicht um sich haben möchte. Danach 3 Stunden Schlaf. Abendessen mit Mary Farallon und ihrer Familie, die außer Una kein besonderes Interesse zu haben schien, mich näher kennenzulernen. Leider hat die Verhandlung wieder länger gedauert. Nehmen Sie doch Platz, Miss... Letterly. Ja, hier neben Mutter. McTier, Sie können servieren. Alistair, der älteste Sohn von Hamish. Als Prokurator eine wichtige Persönlichkeit in der Stadt. Wie schön, dass Sie keine allzu unangenehme Reise hatten, Miss Letterly. Alistair, mein Lieber, wir sind wieder zum Herbstball bei Richter Campbell eingeladen. Und zu diesem Anlass sollte deine Frau doch ein neues Kleid tragen und nicht das gleiche wie vor einem halben Jahr auf der Geburtstagsfeier für den Reverend. Deirdre, seine Frau. Eine hübsche Dunkelhaarige mit etwas zerstreutem Blick. Ihr entschuldigt, wenn ich nicht bis zum Dessert bleibe. Eine gute Reise wünsche ich den Damen. Und Kenneth, der jüngere Sohn, Buchhalter der Druckerei Farallon. Wo willst du denn noch hin heute Abend? Eine Verabredung. Kenneth, du weißt, ich möchte nicht, dass du diese Person noch Lass einmal... Lass ihn doch. Romantische Liebe im Geheimen. Das ist wunderbar. Und Onkel Hector. Er nimmt sich zusammen, aber er ist immer noch oder schon wieder angetrunken. Dann dann wieder eine Zugfahrt. Diesmal in einem komfortablen Abteil der ersten Klasse. Brauchen die Damen noch etwas? Ja, es wäre wunderbar, wenn sie zwei Fußwärmer für uns hätten. Selbstverständlich. Er kämpfte bei den Royal Scott Greys, ein halbes Kind noch und kindisch tapfer. Das reine Glück, dass er Waterloo überlebt hat. Ein Glück für seine zukünftige Gattin, für Sie. Ich rede nicht von Hamish, sondern von Hector, seinem Bruder. Ihr Schwager war Soldat? Um in der Armee voranzukommen, musste man leider nicht nur Mut haben. Und weil Hector der jüngere Bruder war, hatte ihm sein Vater nur das Patent eines Captains gekauft. Für meinen Gatten kam nach dem Krieg die große Stunde. Er hat die Druckerei übernommen und zu dem gemacht, was sie heute ist. Aber ich will jetzt nicht mehr über mich reden. Verzeihen Sie die direkte Frage. Aber als Sie zurückkamen von der Krim, war es für Sie nicht auch schwierig, sich wieder einzuleben in einen Alltag voller Konventionen? Es war zum Verrücktwerden. Ich habe natürlich versucht, das, was ich im Lazarett gelernt habe, bei meiner Arbeit im Krankenhaus weiterzuführen. Aber ich nehme an, Sie hatten damit wenig Erfolg. Doch, doch. Man hat mich wegen Amtsanmaßung und unbefugten Handelns entlassen. Bravo. Wenn wir immer nur das tun würden, was die Konventionen erlauben, hätten wir noch nicht einmal das Rad erfunden. Das Zugabteil? Eine kleine, abgeschlossene Welt aus gedämpftem Licht, Wärme und Gesprächen voll Vertraulichkeit. Unerwartet. Beunruhigend. Und dann? Dann habe ich einen Polizeiinspektor kennengelernt, der einen Mord an einem Offizier untersuchen sollte. Das Verrückte war, er hatte gerade bei einem Unfall das Gedächtnis verloren. Er tappte völlig im Dunkeln. Und da kamen Sie mit der Lampe und haben der Gerechtigkeit den Weg geleuchtet. Ja, vielleicht ein wenig. Das ist ja die interessanteste Geschichte bisher. Gott, wäre er wütend, wenn er wüsste, dass ich irgendjemandem davon erzähle. Mary Farallon ist nicht irgendjemand. Sie wird schweigen wie ein Grab. Was ist er für ein Mensch? Wie sieht er aus? Groß, schlank, dunkel. Nur die Augen sind hell. Ja, kein schöner Mann, aber was soll ich sagen? Faszinierend? Nein, nein, nein. Ungewöhnlich, aha. Ja. William Monk stammt aus kleinen Verhältnissen, aber man sieht es ihm nicht an. Er ist eitel und gibt viel Geld für elegante Garderobe aus. Und er kann arrogant sein, bis zur Grobheit. Er hat keinen Respekt vor Autoritäten. Und für Menschen, die nicht so tüchtig sind wie er, hat er wenig übrig. Aber er kann kein Unrecht hinnehmen. Und er hat den Polizeidienst quittiert, weil er das System für korrupt und unfähig hält. Gelegentlich helfe ich ihm immer noch bei seinen Ermittlungen. Und ich nehme an, er ist heimlich in Sie verliebt. Was? Nein, natürlich nicht. Er zieht Frauen vor, die das Bedürfnis wecken, sie zu beschützen? Ja. Dann ist Ihr Monk ein Idiot, was Frauen betrifft. Wie viele kluge Männer. Mrs. Farallon, ich glaube, es ist Zeit für Ihre Medizin. Na, natürlich. Sicher hat Ihnen Una auch gesagt, ich müsste spätestens um 11 Uhr schlafen. Nein, nicht direkt. Meine älteste Tochter ist schon ein tüchtiges Mädchen. Seit dem Tod ihres Mannes leitet eigentlich sie die Druckerei und die Geschicke der Familie dazu. Etwas an ihr erinnert mich sogar an Sie, Hester. Wenn sie nur nicht diesen blinden Respekt vor Konventionen hätte. Nun, das ist merkwürdig. Alles in Ordnung, meine Liebe? Ja. Leider habe ich früher den gleichen Fehler gemacht. Erst seit ich so alt geworden bin, nein, keine Selbstanklagen. Ich werde jetzt brav schlafen, damit ich morgen nach Kräften meine arme Griselda beruhigen kann. Dabei muss sie wirklich keine Angst haben. Ihr Kind wird vollkommen gesund sein. Ihre Medizin, Mrs. Farallon. Ja, wir brauchen Regeln für unser Zusammenleben. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns ersticken. Auf Ihr Wohl, Miss Latterly. Mrs. Caroline, es ist 8 Uhr. Wir sind bald in London. Mrs. Caroline, wachen Sie auf. Ich weiß, wie ein Mensch aussieht und wie er sich anfühlt, wenn er tot ist. So wie Mary Caroline sich anfühlte, war sie schon ein paar Stunden tot. Und das, obwohl ich sie gestern Abend bei bester Gesundheit einschlafen sah. Mrs. Caroline, die Dame, mit der ich reise, ist tot. Den Schaffner verständigen, dem Zugführer die gleiche Geschichte noch einmal erzählen, dann Ruhe bewahren, die anderen Passagiere am Bahnhof zuerst aussteigen lassen. Marys Tochter Griselda auf dem Bahnsteig zu finden, war nicht schwer. Eine zarte, blonde Frau, hochschwanger, schützend umrahmt von einem Kutscher und einer Hausdame. Ihr die traurige Wahrheit begreiflich zu machen, war wesentlich schwerer. Ich verstehe nicht. Es ging so schnell. Sie hat bestimmt nicht gelitten. Was reden Sie da? Mutter, sie wollte nach London kommen, um mir etwas mitzuteilen. Ich weiß nicht was, aber sie hat gesagt, dass alles gut wird. Sie hat es mir versprochen. Es tut mir wirklich leid, Mrs. Murray. Nein. Sie darf nicht tot sein. Ich weiß nichts und es war wichtig. Aber zu Ihnen hat sie doch bestimmt etwas gesagt über den Zweck Ihres Besuchs, über mich. Hat Mutter denn nichts gesagt? Nein. Nein? Nur, dass sie Ihnen Mut zusprechen wollte. Ja, und dass Sie keine Angst haben müssen wegen des Kindes. Das waren Ihre Worte. Kommen Sie, Mrs. Murray. Sie müssen jetzt an Ihre Gesundheit denken. Sie müssen sich hinlegen. Hester Latterly musste noch über eine Stunde lang auf dem Bahnhof verschiedenen Behörden Auskunft erteilen, ehe man sie gehen ließ. Und wenige Stunden später... Wenn Calendar in London wäre, wäre ich nicht zu Ihnen gekommen. Oh mein Gott, Sie sehen ja furchtbar aus. Setzen Sie sich. Einen Cognac? Nein. Ja, bitte. Also, was ist passiert? Das hier. Was ist das? Na, wofür halten Sie es denn? Das ist eine Brosche. Gold, Perlen, Smaragde. Eine schöne Arbeit. Sicher 100 Pfund wert. Hören Sie, ich bin kein Sachverständiger für... Diese Brosche, Mr. Monk, habe ich soeben in meinem Reisegepäck gefunden. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Haben Sie eine Idee, wie sie dorthin gekommen ist? Nein. Auf der Hinreise war die Brosche natürlich noch nicht drin. Auf der Rückreise hatte ich meine Tasche die ganze Zeit im Abteil neben mir. Nur im Haus der Farallines in Edinburgh stand sie mehrere Stunden unbeaufsichtigt herum. Diese Dame, mit der Sie reisten, könnte sie, vielleicht sogar versehentlich, während Sie gerade nicht im Abteil waren... Ach, Unsinn. Außerdem ist Mrs. Farallines tot. Gott, was tot? Also das erzählen Sie mir später, ja? Hier, nehmen Sie mein Taschentuch. Danke. Ich weiß, was Sie von meinen Vorahnungen und Gefühlen halten, aber diese Sache stinkt gewaltig, wenn Sie den Ausdruck verzeihen. Kommen Sie, wir gehen. Gehen? Wohin? Zu Rathbone. Sie meinen Oliver Rathbone, den Rechtsanwalt? Kennen Sie einen anderen dieses Namens? Die Angelegenheit muss schnellstens in professionelle Hände gelegt werden. Ja, natürlich. Rathbone, ja. Könnten wir vielleicht nur kurz noch einmal zu mir nach Hause? Sie haben selbst gesagt, ich sehe furchtbar aus. Vielleicht hätte ich mich diesem Anfall von weiblicher Eitelkeit, bei Hester Latterly eher eine Seltenheit, entgegenstellen müssen. Aber ich fürchte, am Ablauf der Dinge hätte das wenig geändert. Als wir zu ihrem Zimmer kamen, warteten vor der Türe bereits zwei Männer in Uniform. Sergeant Daly von der Metropolitan Police. Sind Sie Miss Latterly? Ja. Ich nehme an, es geht um den Tod von Mrs. Caroline. Nein, im Augenblick nicht. Miss Latterly, ich habe die Anweisung, Ihre Sachen zu durchsuchen. Ein Schmuckstück, das der verstorbenen Mrs. Caroline gehörte, ist nach Aussage Ihrer Tochter, Mrs. Griselda Murdoch, aus Ihrem Gepäck verschwunden. Vielleicht können Sie uns die Unannehmlichkeit ersparen und uns sagen, ob ein solches Schmuckstück in Ihrem Besitz ist. Ja, und wir sind bereits auf dem Weg zu Miss Latterlys Rechtsbeistand, damit er die Brosche der Familie zurückgeben kann und die merkwürdigen Umstände aufklären, unter denen sie ins Gepäck seiner Klientin kam. Ach, merkwürdige Umstände. Sir, sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, dass man die Sache auch ganz anders betrachten kann? Eine Krankenschwester ohne Mittel? Bestiehlt eine arglose alte Dame? Werden Sie nicht unverschämt. Lassen Sie. Also, Sergeant, was wollen Sie? Soll ich noch eine Aussage machen? Ich fürchte, Miss Latterly, Sie müssen mit uns mitkommen. Und nehmen Sie am besten Ihre Reisetasche mit, dann haben Sie schon alles für die Nacht. Ich werde mich sofort mit Rechtsanwalt Rathbone in Verbindung setzen. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Sir. Gehen wir, Miss Latterly. Ein Albtraum. Es muss ein Albtraum sein. Hoffentlich wache ich bald auf. Hey du, das ist meine Pritsche. Glaub ja nicht, du kannst hier Ansprüche stellen, weil du was Besseres bist. Was hast denn ausgefressen, feine Dame? Man behauptet, ich hätte etwas gestohlen. Aber ich war es nicht. Klar. Und ich bin eine ehrbare Frau. Wer will mir diesen bösartigen, sinnlosen Streich spielen? Es muss jemand aus dem Haus der Fairyland sein. Nora, die Kammerzofe. Aber ich hatte doch gar keine Gelegenheit, mich bei irgendjemandem so unbeliebt zu machen. Lass mich! Finger weg von meiner Tasche. Aber das ist ja ein Kind. Du bist doch nicht älter als 10. Wieso sperrt man Kinder ein? Weil ich geklaut habe. Genau wie du, blöde Alte. Wenn nur Tante Calendra hier wäre. Aber sie kommt erst in 3 Wochen aus Übersee zurück. Mein Bruder Charles? Nein. Seine Frau steht kurz vor der Geburt ihres 2. Kindes. Je weniger er damit zu tun hat, desto besser. Monk? Er geht zu Rathbone. Oliver wird mir helfen. Sollte ich überhaupt einen geheimen Verehrer haben, dann ist er es. Er hat mir seine Wertschätzung immer gezeigt. Im Gegensatz zu Monk. Was schaust denn so? Hast noch nie jemand pissen sehen, feine Dame? Geduld, Geduld, Hester Letterly. Wir haben auch den Krimkrieg überstanden. Viele halten Oliver Rathbone für einen ausgezeichneten Rechtsanwalt. So auch Hester Letterly, seit er den von ihr geschätzten Bernard Gray vor dem Galgen bewahrt hat. Mir scheint es eher, dieser Sohn aus gutem Hause hat bisher einfach das Glück gehabt, nur unzulänglichen Anklagevertretern zu begegnen. Aber leider weiß ich keinen anderen Anwalt in London, der Hester Letterlys Charakter kennt und seinerseits schätzt. Von mir informiert, besucht er sie sofort im Gefängnis. Ich gebe zu, ich habe erwartet, am nächsten Tag von ihm zu hören. Dennoch irritiert es mich, als ein Bote die Nachricht bringt, ich solle mich unverzüglich bei Rathbone einfinden. Ich hoffe, es gibt gute Gründe für dieses unverzüglich. Ich muss deinen Klienten wegschicken. Das habe ich auch getan. Gute Gründe, weiß Gott. Wie fange ich an? Von vorne und der Reihe nach wäre hilfreich. Sergeant Daly von der Metropolitan Police war heute Morgen hier, um mir mitzuteilen, dass Mr. Murdoch... Sie wissen, wer... Der Gatte jener Dame Griselda, die nach dem Tod ihrer Mutter nichts Eiligeres zu tun hatte, als deren Gepäck zu durchsuchen. Eben dieser Mr. Murdoch hat seinen Hausarzt mit einer Autopsie beauftragt. Was? Der Polizeiarzt hat er doch Herzversagen festgestellt. Etwas vorschnell, wie es scheint. Mrs. Fairline wurde vergiftet. Mit einer doppelten Dosis ihrer Medizin. Aber niemals von Hester. Natürlich nicht. Nur, es gibt einen merkwürdigen Umstand. Als Hester die Medizinschatulle im Zug öffnete, fiel ihr auf, dass die erste Phiole in der Reihe bereits leer war. Sie hat sich aber nichts dabei gedacht. Oh Gott. Das bedeutet, man beschuldigt sie jetzt? Des Mordes. Ja. Und zwar aus Habgier wegen dieser Brosche. Es ist absurd. Völlig absurd. Ja. Doch die Indizien sprechen einfach gegen sie. Ich habe sie sofort wieder besucht. Sie hat, wie zu erwarten, großartig Haltung bewahrt, aber ich kenne sie jetzt schon seit einiger Zeit. Wenn es ihr gut geht oder wenn sie für etwas kämpfen kann, dann strahlt sie vor Energie, von den Augen bis in die Haarspitzen. Neben so einer Feuerblume, da findet man nur noch wenig Gefallen an den blassen Liliengewächsen, die unser Zeitgeschmack bevorzugt. Ihre botanischen Exkursionen in Ehren, Mr. Rathbone, aber wir haben wohl ein anderes Problem. Das ist nicht irgendein Fall. Ich merke, das trifft mich verdammt persönlich. Aber gerade weil mir Hesters Wohlergehen so viel bedeutet, muss ich mir jetzt genau und kalt überlegen, was zu tun ist. Und was wäre meine Rolle bei Ihren Überlegungen? Sie sind doch auch der Meinung, dass irgendjemand aus der Familie die alte Dame beseitigen und die Schuld der Krankenschwester in die Schuhe schieben wollte. Das ist die einzige logische Erklärung. Gut. Fahren Sie nach Edinburgh und spüren Sie den auf, der diesen hinterhältigen Anschlag vorbereitet hat. Wir brauchen Fakten, ein Motiv oder wenigstens einen Verdacht. Die Unkosten übernehme ich. Wollen Sie das tun? Ja, selbstverständlich. Und was machen Sie? Was in meinen Möglichkeiten steht. Und glauben Sie mir, ich bin mir deren Grenzen durchaus bewusst. Ich bin erst gut im Gerichtssaal. Bringen Sie mir einen Lügner und ich hole die Wahrheit aus ihm heraus. Aber ich will versuchen, mehr über die medizinischen Dinge in Erfahrung zu bringen. Ich kümmere mich um das Testament, wer zum Beispiel profitiert von Mrs. Farolines Tod. und ich werde mich auf den Prozess vorbereiten. Ich will Hester besuchen, bevor ich fahre. Ich werde das auch tun, so oft ich kann. Da ich kein Angehöriger bin, wird man mich nicht zu ihr lassen. Ich werde das arrangieren. Viel Glück, Mr. Monk. Auf, Letterly! Besuch! Du musst ja eine mächtig interessante Person sein. 2 Herren in der kurzen Zeit. Der heute ist zwar nicht so ein Schönling wie der andere, aber genauso geschniegelt. Ich wundere mich wirklich... Kann ich jetzt eintreten? Moment. Danke. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche. Ja, Sir. Und keine Dummheiten, dass wir uns verstehen. Miss Letterly. Bitte setzen Sie sich. Ich muss mich bemühen, meine Betroffenheit zu verbergen. Was ist mit der Feuerblume geschehen? Nach so kurzer Zeit in Gefangenschaft. Aber ich habe schon alles erzählt. Das ist doch völlig sinnlos. Das zu beurteilen überlassen Sie mir. Als man Ihnen das Kästchen am Morgen zeigte, war diese Fiole da schon leer? Nein, ich glaube nicht. Was heißt, ich glaube? Sie sind aus getöntem Glas. Auf den ersten Blick sieht man nicht, ob sie voll oder leer sind. Aber was macht das für einen Unterschied? Und Sie halten es für völlig ausgeschlossen, dass die alte Dame, schon etwas senil, sich selbst mit der ersten Ration bedient hat, während Sie nicht aufpassten? Mrs. Farrelline war nicht senil. Sie war lebenslustig und sie hatte noch so viel vor. Ich kann Tag und Nacht an nichts anderes denken. Auch wenn ich nicht weiß, wie es passiert ist. Es ist meine Schuld. Jetzt hören Sie auf mit diesem kindischen Selbstmitleid. Dafür haben wir wirklich keine Zeit. Außerdem steht es einer Frau Ihres Alters nicht zu Gesicht. Sie sind 12 Jahre älter als ich, Mr. Monk. Aber damals, als Sie mir endlich von Ihrem Gedächtnisverlust erzählt hatten, da musste ich Ihnen regelrecht einen Tritt verpassen, damit Sie weitermachten. Sie hätten sich doch selbst aufgegeben und zugelassen, dass man Ihnen den Mord an Jocelyn Gray in die Schuhe schiebt. Und jetzt reden Sie mir hier von Selbstmitleid, Sie gefühlskalter, egozentrischer... Ja, und? Jetzt machen Sie weiter. Na, was weiter? Sie fangen gerade an, wütend zu werden. Sie haben das nur gesagt, um mich wütend zu machen? Wenn Sie wütend sind, sind Sie lebendig. Mein Gott, Mädchen, wenn wir selbst nicht mehr an uns glauben, wer soll es denn dann tun? Sie haben recht. Danke für den Tritt. Ja, ich werde bei den Farrelines behaupten, ich käme im Auftrag der Staatsanwaltschaft und müsse jeden einzelnen Schritt Ihres Aufenthaltes bei Ihnen rekonstruieren, um den Fall hieb- und stichfest abschließen zu können. Der Mörder von Mrs. Farrelline muss in diesem Hause zu finden sein. Und irgendwer wird sich irgendwann, vielleicht nur durch eine Winzigkeit, verraten. Wenn ich nur wenigstens selbst etwas tun könnte. Aber nur warten, es macht mich verrückt. Versuchen Sie noch einmal, sich genau zu erinnern. Schreiben Sie es auf. Jede Kleinigkeit. Und schicken Sie es mir, sobald ich eine Adresse in Edinburgh habe. Kopf hoch. William Monk hat noch jeden Fall aufgeklärt. Jeden. Das wissen Sie. Ja. Nur einmal hat man schon vorher den falschen Mann gehängt. Das wird mir nie wieder passieren. Das schwöre ich Ihnen. Hier. Und das ist für Sie. Oh, danke, Sir. Und dafür lassen Sie Miss Letterly die nötigsten Toilettenartikel bringen. Wird gemacht, Sir. Und sorgen Sie dafür, dass sie sich waschen kann, mit warmem Wasser. Aber selbstverständlich. Und glauben Sie ja nicht, Sie könnten das Geld einfach wieder für sich behalten. Sir, wie kommen Sie auf sowas? Ich bin sicher, der Herr gestern hat Ihnen auch schon Geld gegeben für genau den gleichen Auftrag. Mit mir machen Sie das nicht. Ist das klar? Muss werde ich Ihrem Vorgesetzten Ihre Ginflasche melden. Aber alle haben mir etwas zur Stärkung gegeben. Aber nicht, um sich so vorlaufen zu lassen, dass jeder Ihnen mit einem Handgriff die Schlüssel entwenden kann. Oh, wie kommen Sie dazu? Geben Sie her. Also, wir haben es verstanden. Im Gepäck eine falsche Legitimation, aber der Briefkopf ist echt. Ein kleines Erinnerungsstück aus meiner Zeit im Polizeidienst. Nein, das ist nicht die erste feine Familie, deren dunkle Geheimnisse ich aufspüren konnte. Ich wusste gar nicht, dass die englische Staatsanwaltschaft so gründlich ist. Es handelt sich um einen Fall von großer Bedeutung. Und wir müssen Sorge dafür tragen, dass der richtige Spruch gefällt wird. Ja, natürlich. Ich nehme an, Sie können sich legitimieren. Ja, selbstverständlich. Hier ist das Schreiben. Danke. Natürlich wird meine Familie Ihnen jede erdenkliche Unterstützung geben. Ich nehme an, Sie wollen auch mit dem Personal und den Dienstboten sprechen. Oh, das erleichtert mir die Aufgabe ungemein, dass Sie Verständnis für meine Arbeit haben, Mrs. McIver. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt unter den gegebenen Umständen. So tief meine Trauer auch ist, Mr. Monk, sie hat mich nicht um den Verstand gebracht und um die Einsicht, dass die Welt sich weiterdreht und gewisse Dinge getan werden müssen. Danke, Mrs. McIver. Möchten Sie heute mit uns zu Abend essen? Dann können Sie die ganze Familie kennenlernen. Ah, das wäre wunderbar. Ja, schon wieder ein Besucher, den ich nicht kenne. Wer ist das, Una? Das ist Mr. Monk. Mhm. Er ist aus London gekommen, um uns in der Angelegenheit von Mutters Tod zu helfen. Was helfen? Bei der Trauerfeier? Onkel Hector. Ich bin hier im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Ah, Staatsanwaltschaft. Dann gehören Sie zu denen, die diese junge Frau anklagen werden. Also auch ein Rechtsverdreher. Ich bin Polizeiinspektor. Ein Polizist? Für einen Polizisten sehen Sie eigentlich zu vornehm aus. Eher wie ein Leichenbestatter. Verzeihen Sie bitte, Mr. Monk. Wir erwarten Sie um 7 Uhr. Um den Vorschuss von Rathbone nicht zu schnell aufzubrauchen, suche ich mir ein Quartier in der Altstadt mit ihren steilen, düsteren Gassen. Die gesprächige Zimmerwirtin bestätigt mir das Wenige, was ich bereits über die Farrellines weiß. Eine reiche, angesehene Familie dank einer florierenden Druckerei. Die verstorbene Mrs. Farrelline eine wirklich feine Dame und allseits beliebt. Una McIver, ihre älteste Tochter, eine ehrbare Witwe. Ihr Bruder Alistair, der Prokurator, ein wichtiger Mann. Deirdre, seine Frau, soll viel Geld für elegante Garderobe ausgeben. Und Major Farrelline, Onkel Hector, leider seit Jahren öfter betrunken als nüchtern. Zu dem gemeinsamen Abendessen erscheint er nicht. Anwesend ist aber Kenneth, der jüngere Bruder. Ja, etwas Portwein wäre gut. Die Herren dürfen rauchen. Und, Mr. Monk, wir wissen, dass Sie nicht zu Ihrem Vergnügen hier sind. Machen Sie weiter. Danke, Mrs. McIver. Ich muss Sie jetzt alle etwas fragen. Würden Sie die Möglichkeit völlig ausschließen, was nichts an dem tragischen Verlust ändert, aber Miss Letterly entlasten könnte, dass Mrs. Farrelline im Laufe des Abends unbeobachtet selbst die erste Dosis zu sich nahm und das einfach vergessen hat, als Miss Letterly ihr die zweite anbot? Nein, also das ist schwer vorstellbar. Nein. Nein, Schwiegermama war nie so vergesslich oder verwirrt. Für mich ist sie in den letzten Jahren überhaupt nicht älter geworden. Ich weiß nicht. Una, was meinst du? Ich fürchte, diese Möglichkeit muss man ausschließen. Leider. Tja, unter dieser Voraussetzung allerdings kann Miss Letterly ihrer Mutter nicht die doppelte Dosis ihres normalen Medikamentes verabreicht haben. Also, wie bitte? Das ist doch eine unglaubliche Behauptung. Lass Mr. Monk erklären. Eine Dosis füllt das zur Medizinschatulle gehörende Trinkglas. Wenn also Miss Letterly zwei Fiolen geleert hätte, hätte sie ihr dieses Glas auch zweimal reichen müssen. Und das hätte Mrs. Farrelline nicht akzeptiert, so wie sie alle ihren Zustand beschrieben haben. Vielleicht wurde ein anderes, ein größeres Glas verwendet, nicht? Ihre perfekte Gepäckliste führt zwei Gläser für Limonade auf. Man hat diese untersucht. Keine Spuren. Ja, vielleicht war Mutter besonders müde an diesem Abend. Ach, Unsinn. Ein Konzentrat. Die Medizin besteht doch zu einem Teil aus Wasser. Das könnte man herausdestillieren. Deirdre, du erstaunst mich. So etwas weiß jede Hausfrau. Destillieren, ja, aber sicher nicht in einem Zugabteil. Und ich nehme nicht an, dass Miss Letterly ihre Küche dazu benutzt. Ach, ja, aber vielleicht hat diese Person Mutter gar nicht dieses Mittel gegeben, sondern etwas anderes. Hochdosiertes Digitalis zum Beispiel. Das sieht dann auch aus wie Herzversagen. Ach, ich habe sowas gehört. Denkbar. Aber wo sollte Hester Letterly es herbekommen? Sie hatte nicht viel Zeit. Und kein Apotheker der näheren Umgebung erinnert sich, Digitalis an eine Frau verkauft zu haben, die aussah wie sie. Ich sehe, Sie waren fleißig, Mr. Monk. Wenn man es genau betrachtet, wäre es für jemanden hier im Haus einfacher gewesen, diese Manipulation mit den Fiolen vorzunehmen. Du meinst doch nicht etwa einer von uns? Wenn die Verteidigung von Miss Letterly so bohrt wie Mr. Monk, dann wird diese Frage auftauchen. Das ist doch lächerlich. Warum, frage ich euch, sollte einer von uns unsere geliebte Mutter umbringen? Und geliebte Schwiegermutter. Wenn der Familie jedwedes Motiv für die Tat fehlt, hat die Verteidigung allerdings einen schweren Stand. Auch das zweite Abendessen bringt wenig mehr als ein paar Einblicke in die menschlichen Schwächen einer reichen Familie. Alistair, ziemlich jung zu einem verantwortungsvollen Posten gekommen, hält ziemlich viel auf das Urteil seiner älteren Schwester Una. Deirdre, seiner hübschen Gattin, fehlt trotz ihrer Putzsucht jeder Geschmack, den bisher vorgeführten Roben nachzuurteilen. Kenneth scheint verliebt in ein nicht standesgemäßes Mädchen, das vielleicht nur sein Geld reizt. Heute Abend bleibe ich noch einen Moment stehen vor der klassisch schönen Fassade des Farallinehauses, das die neuen Gaslaternen so eindrucksvoll beleuchten. Und ich bin nicht der Einzige, der aus dem Dunkel hinaufschaut. Ein Mann, groß, kräftige Gestalt, in der derben Job eines Handwerkers, das Gesicht im Schatten eines breitkrempigen Huts. Und da fällt Licht aus einer Seitentüre. Schneeball, bist du hier, du böses Mädchen? Komm, mein Kätzchen, komm ins Haus. McTier, haben Sie Schneeball gesehen? Keine besonders gute Vorstellung, die Suche nach der streunenden Katze. Erst dieser schnelle Blick in meine Richtung, dann die verstohlene Handbewegung in die andere, die sofort verstanden wird. Der Bursche zieht sich ins Dunkel zurück. Mr. Monk? Mein Anblick treibt Sie doch nicht etwa in die Flucht. Oh, guten Abend, Major Farallin. Wenn es nicht diese Hester war, dann war es jemand aus dem schönen Haus da. Wie kommen Sie denn darauf? Wenn die Verteidigung den Grund wüsste, könnte sie dich freuen. Stimmt's? Ah, dieses Leben ist zu kompliziert, als dass man es nüchtern ertragen könnte. Major Farallin, warten Sie. Auf zu dir, geliebte Flasche Seelentrösterin. Ach, die Zeit ist aus den Fugen. Kinder, Narren und Betrunkene. Blast, Winde, blast. So hat mich der verdammte alte Säufer erfolgreich daran gehindert, dem mysteriösen Bekannten von Deirdre Farallin auf der Spur zu bleiben. Aber ich bin sicher, er wird wiederkommen. Und was er da nachts mit der Gattin des Prokurators zu verhandeln hat, ist vielleicht das dunkle Geheimnis, zu dessen Schutz ein Mord geschehen musste. Ich soll Ihnen alles aufschreiben, woran ich mich erinnere, Mr. Monk. Dazu habe ich jetzt viel Ruhe in meiner neuen Einzelzelle. Doch die feine Familie Farallin, das sind schon fast verblasste Bilder. Außer dem trunksüchtigen Onkel, der seinen vor Jahren verstorbenen Bruder immer noch hasst. Und Una MacIver, die als einzige von allen mich wirklich wahrgenommen hat. Sie müssen sehr viel Elend und Schmerz gesehen haben bei Ihrer Arbeit im Krieg. Muss man da nicht unempfindlich werden bei so viel Toten um einen herum? Unempfindlich? Nein. Aber man lernt, seine Gefühle zu beherrschen. Man darf dem Mitleid einfach nicht nachgeben. Mit Tränen in den Augen kann man keine Geschosse entfernen oder gebrochene Beine schieben. Ich bewundere Sie wirklich, Miss Latterly. Ich glaube, Sie sind genau die richtige Frau für unsere Aufgabe. Interessiert Sie das, Mr. Monk? Nein, wahrscheinlich würden Sie sich nur über mein Bedürfnis nach Anerkennung mokieren. Es ist schon wahr. Sie brauchen meine Hilfe nicht. Sie verfolgen bestimmt ganz alleine die richtige Spur. Unglaublich. Ja, und wissen Sie, wie groß diese Maschine wäre? Sie würde das ganze Parlamentsgebäude füllen. Ja, das ist doch wunderbar. Sie könnte unsere Abgeordneten vollständig ersetzen und dann wäre sie doch ihr Geld wert. Ach, eigentlich sollten wir uns schämen. Aber es tut einfach gut, alles für ein paar Augenblicke zu vergessen. Macht euch bitte nicht so lustig über diesen Erfinder. Vor nicht allzu langer Zeit hätte man die Dampfmaschine für die Idee eines Verrückten gehalten. Ich finde die automatische Rechenmaschine von Charles Babbage großartig. Ja, ich auch. Eine Maschine, die meiner lieben Frau automatisch vorrechnen könnte, wie viel Geld sie wieder für neue Kleider ausgegeben hat und automatisch eine Mahnung schreibt. Komm, Alistair. Es hat doch jeder von uns seine kleinen Laster. Ja, also, ihr Lieben, ihr entschuldigt mich. Ich muss euch leider verlassen. Kenneth. Ich kann es nicht länger dulden, dass du die Beziehung zu dieser... Sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Alistair, mein Lieber, lass ihn gehen. Bitte? Ich glaube, ich verstehe unseren Bruder sehr gut. In solchen Herzensangelegenheiten möchten wir erst ganz für uns selbst unsere Gefühle sicher sein. Aber du weißt, Ken, sobald du das bist, würden wir uns freuen, deine Auserwählte in unserer Mitte aufnehmen zu dürfen. Auch wenn es sich um ein wenig begütertes Mädchen handelt. Ja, natürlich. Ich danke dir, Una. Unsere Familie kann es sich erlauben, Bindungen nach dem Charakter und nicht des Geldes wegen einzugehen. Also, Kenneth, einen schönen Abend. Una McAver, die Friedensstifterin. Wenn es stimmt, was man über die liebenswerte Mary Farallon erzählt, versucht sie jetzt tapfer, deren Platz als Familienoberhaupt auszufüllen. Ich verstehe dich nicht, Una. Wieso lässt du diesen Kerl hier herumschnüffeln? Es muss sein, Onkel Hector. Ich mag aber seine verdammte Nase nicht. Hat mich angeschaut, als wäre ich ein Stück Dreck. Mich, einen alten Soldaten. Komm jetzt bitte. Denk doch an Mutter. Ja, tue ich ja die ganze Zeit, die nette junge Frau. Bitte. Mary hat sie doch gemocht. Warum Onkel macht Hector, sie sowas? Komm jetzt. Ich habe die Familie recht gut kennengelernt in den letzten Tagen. Es ist mir gestattet, mich für die Befragung des Personals frei im Haus zu bewegen. Und ein Blick in Deirdre Farallines Kleiderkammer hat das bestätigt, was ich schon vermutete. Dort hängen keine eleganten Roben der neuesten Mode, sondern nur geschickt umgearbeitete Kreationen aus zweiter Hand. Dorthin fließt das Geld sicher nicht. Ich warte jetzt jeden Abend unauffällig vor dem Farallein-Haus. Nach fast einer Woche wird meine Geduld belohnt. Der Mann in Handwerkerkleidung ist wieder da. John? John! Ich komme gleich. Die beiden haben es aber eilig. Die Richtung wird schnell klar. Die Altstadt mit ihrem Labyrinth aus Gassen und Hinterhöfen. Ein großes, scheunenartiges Gebäude. Sie verschwinden darin. Gleich darauf scheint Gaslicht durch die Ränder einer schlecht eingepassten Tür, groß genug, einem Pferdegespann Durchlass zu gewähren. Ich schiebe die Türe einen Spalt auf. Ach, das sitzt doch nicht fest genug. So geht's nicht. Ich brauche anderes Werkzeug. John, bringst du mir... John... Sie da hinten, kommen Sie her! Oder John schlägt Ihnen den Schädel ein. Was wollen Sie hier, uns bestehlen? Oh nein, Mr. Monk. Lass ihn, John. Nein, das träume ich nur. Mrs. Farallon, bitte, bevor Sie mir mit einem schönen großen Schraubenschlüssel den Schädel einschlagen, befriedigen Sie meine Neugierde. Was ist das? Was glauben Sie denn? Ein riesiges Huhn. Aber ohne Beine. Ein Boot aus Holz und Segeltuch, aber mit Flügeln. Richtig. Und es soll auch fliegen. Es ist ein Flugapparat. Ach. Ja, ich habe einmal eine Skizze von Leonardo da Vinci gesehen. Mhm. Sicher eine teure Angelegenheit. Ja, natürlich ist es teuer. Ja, und ich habe dafür das Geld genommen, das man jeder eitlen Frau für ihren Putz zugesteht. Nur das hat John von mir bekommen, aber nie etwas von der Familie. Und meine Schwiegermutter hat es gewusst. Für Mary war es eine wunderbare Verrücktheit. Werden Sie es Alistair sagen? Machen Sie sich keine Sorgen. Diese Sache hat nichts, absolut nichts mit meinen Ermittlungen zu tun. Ich bin niemals hier gewesen. Danke, Mr. Monk. Und glauben Sie mir, eines Tages wird es fliegen. Eine wunderbare Verrücktheit. Die Erdenfesseln sprengen. Schwerkraft überwinden. Eine erstaunliche kleine Frau. Einerseits eine ausgesprochen weibliche Erscheinung und doch so viel Kraft. Auf dem Weg zu meinem schäbigen Quartier lässt die Wirkung des hochprozentigen Friedenstrunks nach, den mir ihr Mechaniker-Genie angeboten hat. In dem Haus ist schon alles dunkel. Auf dem Tisch ein heller Fleck. Ein Brief aus London von Rechtsanwalt Rathbone. Einen Augenblick lang zögere ich, ihn zu öffnen. Lieber Mr. Monk, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Es wurde entschieden, dass die Verhandlung gegen unsere gemeinsame Freundin in schottische Zuständigkeit fällt und in Edinburgh stattfinden soll. Man geht davon aus, dass das Gift noch auf schottischem Boden verabreicht wurde. Und auch wir behaupten ja, dass die tödliche Dosis im Haus der Farallines präpariert wurde. Sie können sich nun denken, was das weiter bedeutet. Es bedeutet, da ich Engländer bin, darf ich Sie nicht vertreten. Es bedeutet Anklage in einer Stadt, in der sämtliche Geschworene zugunsten der angesehenen Familie der Farrelines eingenommen sind. Mit einem Verteidiger, der nicht wie wir von der Unschuld seiner Mandantin überzeugt ist. Dennoch, mit ausreichenden Beweisen gegen die Farrelines kann die Verteidigung auch unter diesen Umständen erfolgreich sein, also dank ihres Spürsinns und ihrer Beobachtungsgabe. Hester ist tapfer wie immer, aber ich mache mir Sorgen um sie. Sie sind jetzt unsere ganze Hoffnung. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Oliver Rathbone. Die Erkenntnis kommt schnell und schmerzhaft wie ein eisiger Wasserguss. Wenn ich Deirdre Farrelline nicht mehr verdächtige, stehe ich wieder ganz am Anfang meiner Suche. Ein Familienclan, der zusammenhält wie Pech und Schwefel, hat mich mit Höflichkeiten eingelullt. Eine kostbare Woche wurde vergeudet. William Monk hat noch jeden Fall aufgeklärt. Jeden. Das wissen Sie. Ja. Nur einmal hat man schon vorher den falschen Mann gehängt. Und wenn ich wieder versage, wird sie gehängt. Die einzige Frau, der ich mein Leben anvertrauen würde. Dunkler Grund. Kriminalhörspiel von Marina Dietz. Nach dem Roman von Anne Perry. Aus dem Englischen von Walter Ahlers. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: William Monk, Gerd Böckmann. Hester Latterly, Eva Krüll. Mary Farrelline, Carola Renier. Ihre Kinder: Una, verwitwete MacIver, Christiane Rosbach. Alistair Farrelline, Ingo Hülsmann, Kenneth Farrelline, Timothy Peach. Griselda, verehelichte Murdoch, Jule Ronstedt. Deirdre, Alistairs Gattin, Christine Marquiton. Major Hector Farrelline, Gunnar Möller. Oliver Rathbone, Anwalt, Michael Vogtmann. Sergeant Daly, Jost Siethoff. Nora, Kammerzofe, Adela Floro. Gefängniswärterin, Christiane Blumhoff. Sowie Gerald Karrer, Stefanie Kutzer, Carola Oppermann, Anne Stegmann und Udo Weinberger. Ton und Technik Wilfried Hauer und Angelika Haller. Regieassistenz Holger Buck. Komposition Thomas Bogenberger. Regie Marina Dietz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1998.